Ich habe sie weder bei der Erschaffung der Himmel und der Erde noch bei ihrer eigenen Erschaffung zu Zeugen genommen. Ich nehme mir niemals die Irreführenden als Beistand. Und an dem Tag, da er sagen wird, ruft meine Teilhaber, die ihr angegeben habt, werden sie sie rufen, aber sie werden ihnen nicht antworten. Und wir werden zwischen ihnen einen Ort der Vernichtung einrichten. Und die Übeltäter werden das Höllenfeuer sehen und überzeugt sein, dass sie hineinfallen und kein Mittel finden, es abzuwenden. Und wir haben ja in diesem Koran den Menschen ein jedes Gleichnis verschiedenartig dargelegt, aber der Mensch ist von allen Wesen am streitsüchtigsten. Und nichts anderes hielt die Menschen davon ab zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam und ihren Herrn um Vergebung zu bitten, außer ihrer Forderung, dass an ihnen nach der Gesetzmäßigkeit der früheren verfahren werde oder dass die Strafe vor ihren Augen über sie komme. Wir senden die Gesandten nur als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen, aber diejenigen, die ungläubig sind, streiten mit dem Falschen, um damit die Wahrheit zu widerlegen. Und sie machen sich über meine Zeichen und das, womit sie gewarnt wurden, lustig. Wer ist denn ungerechter als jemand, der mit den Zeichen seines Herrn ermahnt wird und sich dann von ihnen abwendet und vergisst, was seine Hände vorausgeschickt haben? Gewiss, wir haben auf ihre Herzen Hüllen gelegt, so dass sie nicht verstehen, und in ihre Ohren Schwerhörigkeit, und wenn du sie zur Rechtleitung rufst, dann werden sie sich also niemals rechtleiten lassen. Und dein Herr ist der Allvergebende, voll der Barmherzigkeit. Wenn er sie für das belangen würde, was sie erworben haben, würde er für sie die Strafe wahrlich beschleunigen, aber sie haben eine Verabredung, vor der sie keine Zuflucht finden werden. Und diese Städte da vernichteten wir, als sie Unrecht taten, und wir haben für ihre Vernichtung eine Verabredung festgelegt. Und als Musa zu seinem Burschen sagte, ich lasse nicht ab, bis ich die Stelle erreicht habe, an der die Meere zusammenkommen, und sollte ich lange Zeit weitergehen. Als sie die Stelle erreicht hatten, an der sie zusammenkommen, vergaßen sie ihren Fisch, so nahm er seinen Weg im Meer auf und davon schwimmend. Als sie vorbeigegangen waren, sagte er zu seinem Burschen, bringe uns unser Mittagessen, wir haben ja durch diese unsere Reise viel Mühsal erlitten. Er sagte, siehst du, als wir beim Felsen Rast gemacht haben, gewiss, da habe ich den Fisch vergessen, und es ließ mich ihn nur der Satan vergessen, ihn dir zu erwähnen. Und er nahm seinen Weg im Meer auf wunderliche Weise. Er sagte, das ist es, was wir suchten. Da kehrten sie beide zurück, indem sie ihren eigenen Spuren folgten. Sie trafen einen von unseren Dienern, dem wir Barmherzigkeit von uns hatten zukommen lassen und den wir Wissen von uns her gelehrt hatten. Musa sagte zu ihm, darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an Besonnenheit gelehrt worden ist? Er sagte, du wirst es bei mir nicht aushalten können. Wie willst du das auch aushalten, wovon du keine umfassende Kenntnis hast? Er sagte, du wirst mich, wenn Allah will, standhaft finden, und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. Er sagte, wenn du mir denn folgen willst, dann frage mich nach nichts, bis ich selbst es dir gegenüber zuerst erwähne. Da zogen sie beide los, bis als sie ein Schiff bestiegen, er darin ein Loch machte. Er, Musa, sagte, hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Du hast dir eine grauenhafte Sache begangen. Er sagte, habe ich nicht gesagt, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können? Er, Musa, sagte, belange mich nicht dafür, dass ich vergessen habe, und bedrücke mich in meiner Angelegenheit nicht mit einer Erschwernis. Da zogen sie beide weiter, bis als sie dann einen Jungen trafen, er ihn tötete. Er, Musa, sagte, hast du eine unschuldige Seele getötet, und zwar nicht als Wiedervergeltung für eine andere Seele? Du hast da ja eine verwerfliche Sache begangen.